eine Party. Wir sagen schönen guten Morgen, Weinheim. Und damit auch ganz liebe Grüße an alle Zuhörer. Hier drin, hier draußen, an alle Partylöwen. An unseren Gento und alle Kollegen. Schön, dass ihr da seid. We'll be right back. I'm sure. Mine.

Entschuldigung, eine Frage. Ist da draußen jemand? Bye. take your broom and sweep my yard. You better brush it good or we go fall apart. Don't give me no shortcut thing. You have all day and night. Sagt schönen Dank. Danke Weinheim. Danke Sunshine Live. Gleich geht's weiter mit einem netten Kollegen für euch, DJ Jordan. Oh,